Mit Ungeduld sah die ganze Familie am anderen Morgen einen Brief von Mr. Bennet entgegen. Aber die Post kam, ohne eine Zeile von ihm zu bringen. Er war als ein höchst saumseliger, nachlässiger Korrespondent bekannt, doch hatte man bei dieser außerordentlichen Veranlassung Überwindung der Schreibscheu von ihm erwartet. Mr. Gardiner vermutete mit Recht, dass er noch nichts Erfreuliches zu melden gehabt, und da er nur die Ankunft der Briefe abgewartet hatte, beschleunigte er jetzt seine Abreise, nachdem er versprochen, augenblicklich Nachricht zu geben und seinen Schwager womöglich sogleich nach Longbourn zurückzuschicken, da Mrs. Bennet immer noch große Sorge für das Leben ihres Gatten trug. Mrs. Gardiner und die Kinder wollten noch einige Tage in Herefordshire bleiben, zum Trost und zur Stütze ihrer Nichten. Die andere Tante besuchte sie ebenfalls sehr fleißig, um, wie sie sagte, ihre lieben Verwandten aufzuheitern. Da sie aber nie kam, ohne neue Beweise von Wickhams Leichtsinn und Ausschweifung zu erzählen, so verließ sie sie immer weit niedergeschlagener, als sie sie gefunden. Ganz Meryton erhob sich jetzt, den Mann anzuklagen, der erst 3 Monate vorher zum Engel erhoben worden war. Man beschuldigte ihn eines unordentlichen, zügellosen Lebens. Handwerker und Kaufleute waren unbezahlt geblieben, während er mit ihren Frauen und Töchtern Intrigen angesponnen. Jedermann erklärte ihn für den schlechtesten jungen Mann im Umkreis, und viele versicherten, dem Schein seiner Güte und Liebenswürdigkeit nie recht getraut zu haben. Elizabeth, obgleich sie nicht die Hälfte der bösen Gerüchte glaubte, sah ihre Vermutungen dennoch bestätigt und ihrer Schwester Verderben als gewiss an. Und selbst Jane, die noch weniger glaubte, verlor nach und nach die Hoffnung, besonders da noch immer alle Nachrichten ausblieben, die sogar von Schottland längst hätten eintreffen können. Den 2. Tag nach Mr. Gardiners Abreise erhielt seine Frau einen Brief von ihm mit der Nachricht, dass er seinen Schwager sogleich gefunden und ihn bewogen hätte, zu ihm in sein Haus zu kommen. Mr. Bennet war in Epsom und Clapham gewesen, ohne jedoch etwas Genügendes zu erfahren, und in diesem Augenblick entschlossen, in den hauptsächlichsten Wirtshäusern Erkundigungen einzuziehen, indem er vermutete, dass Wickham bei seiner Ankunft in London zuerst in einem Gasthof abgestiegen sei, ehe er eine Privatwohnung bezogen habe. Mr. Gardiner fügte hinzu, dass er selbst keinen günstigen Erfolg von dieser Maßregel erwartete, seinen Schwager jedoch hierbei unterstützen würde. Seinem Vorschlag, nach Longbourn zurückzukehren, hatte er nicht angenommen, da er die Stadt nicht verlassen wollte, bis er etwas Bestimmtes erfahren. Eine Nachschrift enthielt Folgendes: »Ich habe an Colonel Forster geschrieben und ihn gebeten, sich bei den genaueren Bekannten Wickhams zu erkundigen, ob er Verwandte oder Freunde in der Stadt habe, bei denen er sich vielleicht verborgen aufhalte. Wenn dies der Fall, könnte man doch mit größerer Zuversicht hoffen, ihn ausfindig zu machen als jetzt, wo es uns an jeglichem Leitfaden fehlt. Colonel Forster wird gewiss alles tun, was in seiner Macht steht, um uns behilflich zu sein. Doch nach reiflicher Überlegung fällt mir ein, dass Lizzie vielleicht besser als jeder andere Auskunft über seine Verwandtschaft zu geben vermag.« Elizabeth konnte sich recht gut erklären, weshalb ihr Onkel sich in diesem Punkt an sie gewendet, war jedoch nicht imstande, ihn aus der Verlegenheit zu ziehen. Sie hatte Wickham nie von seinen Verwandten außer von Vater und Mutter reden hören, und diese waren schon mehrere Jahre tot. Dass einer oder der andere seiner Kameraden im Landwehrregiment aber vielleicht mehr von ihm wissen möchte, erschien ihr selbst sehr wahrscheinlich, und so hielt auch sie sich an diesen letzten Hoffnungsstrahl. Jeder Tag in Longbourn war nun ein Tag der Angst, und die Stunde, wo die Post anzukommen pflegte, die ängstlichste Stunde dieses Tages. Jeder Morgen begann mit neuer Erwartung und jeder Abend schloss mit abermals getäuschter Hoffnung. Ehe noch wieder neue Nachrichten von Mr. Gardiner einliefen, kam ein Brief von Mr. Collins an seinen Vetter in Longbourn, den Jane auf den ausdrücklichen Befehl ihres Vaters, alles Einlaufende zu öffnen und zu lesen, mit Eliza las. Er war ganz in Collins Manier und lautete folgendermaßen: »Teuerster Vetter, ich fühle mich durch unsere Verwandtschaft sowie durch meinen Stand im Leben berufen, Ihnen meine Teilnahme an dem traurigen Ereignis, was Ihre Familie betroffen, zu bezeigen. Seien Sie versichert, dass sowohl Mrs. Collins als auch ich selbst Sie innigst beklage und Ihren und Ihrer verehrten Familie Unglücksfall von Herzen bedauere. Es ist derselbe leider von der schrecklichsten Art, indem er aus einer Ursache entstanden, die nie hinweggeräumt werden kann. Doch soll meinerseits nichts unversucht bleiben, was ein solches hartes Geschick mildern oder ihnen Trost gewähren könnte. Dies ist in diesem das elterliche Herzen am meisten betrübenden Umstand heilige Pflicht. Der Tod ihrer Tochter würde im Vergleich mit ihrem jetzigen Unglück ein wünschenswertes Gut sein. Und die Sache ist um desto mehr zu beklagen, da, wie ich von meiner lieben Charlotte erfahren habe, der Grund dieses zügellosen Betragens ihrer Tochter hauptsächlich in einer fehlerhaften Nachsicht bei ihrer Erziehung liegt. Obgleich ich zu ihrem und Mrs. Bennets Trost geneigt bin zu glauben, dass ihre Anlagen von Natur schlecht gewesen sein müssen, weil sie sonst in diesem Alter noch nicht solcher Handlungen hätte fähig sein können. Wie dem nun auch sei, so sind sie doch sehr zu bedauern, in welches Gefühl sowohl Mrs. Collins als auch Lady Catherine und ihre Tochter einstimmen, denen ich diese unglückliche Geschichte mitgeteilt. Sie kommen mit mir in der Ansicht überein, dass dieser falsche Schritt der einen Tochter dem künftigen Glück der anderen sehr nachteilig sein wird. Denn wer, so ließ sich Lady Catherine herab zu bemerken, wer wird gesonnen sein, sich mit dieser Familie näher zu verbinden? Und diese Bemerkung veranlasste auch bei mir die Betrachtung, wie gut es sei, dass eine gewisse Verbindung im vorigen November nicht zustande gekommen, indem ich dadurch notwendig in ihr Unglück und in ihre Schande verwickelt worden wäre. Lassen Sie sich raten, verehrter Freund, und trösten sich, so gut Sie es vermögen. Und im Betreff Ihres unwürdigen Kindes kann man Ihnen nur vorschlagen, demselben Ihre väterliche Liebe für immer zu entziehen und es seinem eigenen Schicksal zu überlassen. Unverändert Ihr gehorsamster Diener und Vetter Collins. Gardiner schrieb nicht eher wieder, bis er Antwort von Colonel Forster erhalten hatte, und diese lautete nicht sehr erfreulich. Niemand wusste von einer Verwandtschaft oder genauen Bekanntschaft Wickhams in der Stadt. Früher hatte er zwar in einem größeren Zirkel gelebt, seit er aber in das Landwehrregiment getreten, allen Verkehr mit seinen ehemaligen Bekannten aufgegeben, weshalb auch keiner seiner jetzigen Kameraden nähere Auskunft über ihn und seinen Aufenthalt zu geben vermöchte. Dazu war der trostlose Zustand seiner Finanzen ein zweiter dringender Grund, sich geheim zu halten, da man soeben erfahren hatte, dass er bedeutende Spielschulden in Brighton hinterlassen. Colonel Forster glaubte, dass wenigstens 1.000 Pfund erforderlich wären, seine Schulden daselbst zu decken. Außerdem hatte er deren auch noch in der Stadt. Mr. Gardiner hielt sich nicht berechtigt, der Familie in Longbourn diese Nachrichten vorzuenthalten. Jane hörte sie mit Entsetzen. »Ein Spieler«, rief sie. »Das ist ein unerwarteter Schlag. Das hätte ich nicht erwartet.« Der Brief schloss mit der Versicherung, dass sie ihren Vater den folgenden Tag in Longbourn erwarten könnten. Niedergeschlagen durch die fruchtlosen Versuche, die Flüchtlinge zu finden, hatte er endlich den Bitten seines Schwagers nachgegeben und versprochen, zu seiner Familie zurückzukehren, während Mr. Gardiner die nötigen Schritte fortzusetzen gelobt. Als Mrs. Bennet diese Nachricht erfuhr, äußerte sie hierüber nicht die Zufriedenheit, die ihre Kinder infolge ihrer früher ausgesprochenen Angst um das Leben des Vaters erwartet hatten. »Was? Er kehrt zurück ohne unsere arme Lydia«, rief sie voll Entsetzen. »Wer soll sich denn mit Wickham duellieren und ihn dazu bringen, sie zu heiraten, wenn er London verlässt?« Da Mrs. Gardiner nun auch zurückzukehren wünschte, reiste sie den folgenden Morgen mit dem Wagen, welcher Mr. Bennet auf sein Verlangen entgegengeschickt wurde, bis auf die nächste Station und von dort mit seinem Mietwagen nach London. Über Eliza und ihren Freund in Derbyshire hatte sie keine nähere Aufklärung erlangt. Sein Name war nie ohne Aufforderung von ihr ausgesprochen worden, und der Tante geheime Hoffnung, dass ein Brief von ihm bald nachfolgen und ihnen allen Aufschluss geben würde, unerfüllt geblieben. Elizabeth hatte seit ihrer Zurückkunft keine Zeile aus Pemberley erhalten. Der gegenwärtige peinliche Zustand der Familie war eine hinreichende Entschuldigung ihrer Niedergeschlagenheit. Und so ließ sich auch hieraus keine Vermutung ziehen, obgleich Elizabeth seit kurzem über den Zustand ihres Herzens vollkommen aufgeklärt wohlfühlte, dass sie Lydias Schande leichter ertragen hätte, wenn Darcy nicht darum gewusst. Der Gedanke seines Mitwissens verscheuchte manchmal den Schlaf von ihren Augen. Mr. Bennet langte an, und seine Züge verrieten die gewöhnliche philosophische Ruhe. Er sprach nicht mehr, als er sonst zu sprechen pflegte, erwähnte die Veranlassung seiner Reise mit keinem Wort. Und so verstrichen mehrere Stunden, ehe seine Töchter so viel Mut erlangt hatten, ihn darum zu befragen. Erst am Abend, als er zum Tee wieder zu ihnen kam, wagte Elizabeth ihr Bedauern über alles, was er während ihrer Abwesenheit gelitten, auszusprechen. »Sag nichts davon«, entgegnete er kalt. »Ich litt nur, was ich selbst verschuldete. Mich selbst habe ich deshalb anzuklagen, und das ist geschehen.« »Sie müssen nicht so streng gegen sich sein, lieber Vater«, sagte Elizabeth. »Du brauchst mich nicht davor zu warnen. Die menschliche Natur ist ohnehin nur zu geneigt, sich zu entschuldigen. Nein, Lizzie, lass mich einmal im Leben fühlen, wie sehr ich zu tadeln gewesen bin. Ich fürchte nicht, von diesem Gefühl überwältigt zu werden. Es wird bald genug vorübergehen.« »Haben Sie einige Vermutung, dass Sie in London sind?« »Ja, wo sollten Sie sich sonst so verborgen aufhalten können?« »Und Lydia hatte immer den Wunsch, einmal nach London zu kommen«, sagte Kitty. »So wird sie sich jetzt glücklich preisen«, entgegnete ihr Vater trocken, »besonders da einige Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass ihr dortiger Aufenthalt sich in die Länge ziehen wird.« Nach einer kleinen Pause fuhr er zu Eliza gewendet fort. »Lizzie, ich zürne dir nicht, dass du die Begebenheiten so richtig vorausgesagt hast. Dein Rat, den du mir im vergangenen Mai gabst, zeugt von Welt- und Menschenkenntnis.« Janes Eintritt unterbrach das Gespräch. Sie kam, den Tee für ihre Mutter zu holen. »Dieses Kranktun«, rief er, »gibt doch dem Unglück einen gewissen Anstrich von Eleganz und Wichtigkeit. Morgen werde ich es ebenso machen. Ich will mit Pudermantel und Nachtmütze in meinem Studierzimmer sitzen bleiben und so viel Umstände und Unruhe machen, als ich nur immer kann. Oder vielleicht würde es geraten sein, damit zu warten, bis Kitty davongelaufen ist.« »Ich werde nie davonlaufen, Papa«, sagte Kitty verdrießlich. »Ich würde mich besser aufführen wie Lydia, wenn ich jemals nach Brighton gehen sollte.« »Du nach Brighton? Nicht um 50 Pfund möchte ich dich nur in die Nähe von Brighton lassen. Nein, Kitty, ich habe jetzt wenigstens gelernt, vorsichtiger zu sein, und du sollst die Folgen davon empfinden. Kein Offizier darf je wieder mein Haus betreten, nicht einmal durchs Dorf gehen. Bälle sind in Zukunft ganz verpönt, oder du musst versprechen, deinen älteren Schwestern nicht von der Seite zu weichen. Und ausgehen darfst du nicht eher wieder, bis ich mich selbst davon überzeugt, dass du jeden Tag 10 Minuten vernünftig gewesen bist.« Kitty, die alle diese Drohungen für baren Ernst nahm, fing an zu weinen. »Nun, nun«, sagte er, »beunruhige dich nur nicht allzu sehr. Wenn du dich 10 Jahre untadelhaft betragen hast, ein braves Mädchen gewesen bist, versprich ich auch, dich zu einer Revue mitzunehmen.« 2 Tage nach Bennets Zurückkunft langte ein Bote aus der Stadt von Mr. Gardiner an. Elizabeth und Jane waren eben in den Garten gegangen, als die Haushälterin ihnen diese Nachricht mitteilte, und sie eilten zu ihrem Vater. »Papa, was haben Sie für Nachrichten? Hat der Onkel geschrieben?« fragte Elizabeth. »Ja, ich bekam eben diesen Brief durch einen Eilboten.« »Enthält er gute oder schlechte Nachrichten?« »Was kann man Gutes erwarten?« sagte er, den Brief aus der Tasche nehmend. »Hier, lies ihn laut, denn ich weiß selbst kaum, was er enthält.« Gracechurch Street, Montag, den 2. August. »Liebster Bruder, endlich bin ich imstande, Ihnen Nachrichten von Ihrer Tochter zu geben, die, wie ich hoffe, zu Ihrer Beruhigung dienen werden. Gleich nachdem Sie uns am Sonntag verlassen hatten, war ich so glücklich zu erfahren, in welchem Teil von London Sie sich aufhalten. Die näheren Umstände behalte ich mir vor, bis wir uns wiedersehen. Es ist genug zu wissen, dass ich Sie entdeckt und alle beide gesehen habe.« »Dann ist es gewiss, wie ich immer hoffte«, rief Jane. »Sie sind verheiratet.« Elizabeth las weiter. »Ich habe Sie beide gesehen. Sie sind nicht verheiratet. Auch schien es mir nicht, als ob dies Ihre Absicht sei. Doch wenn Sie sich geneigt finden lassen, die Bedingungen zu erfüllen, die ich in Ihrem Namen zugestanden, hoffe ich, dass Sie bald verheiratet sein werden. Sie bestehen darin, dass Sie dieser Ihrer Tochter durch einen schriftlichen Kontrakt Ihren Anteil an den 5000 Pfund, die Ihren Kindern nach Ihrem und meiner Schwester Tod zufallen, zusichern und ihr außerdem während Ihres Lebens jährlich 100 Pfund bewilligen. Dies sind Bedingungen, die ich in Ihrem Namen unter gegenwärtigen Umständen einzugehen keinen Anstand nahm, obgleich ich alles nur im Fall Ihrer Zusage festmachte. Ich sende Ihnen diese Zahlen durch einen Eilboten, damit ich Ihre Antwort so schnell als möglich erhalte. Sie sehen hieraus, dass Mr. Wickhams Umstände keineswegs so hoffnungslos sind, als man sie geschildert hat. Die Welt ist hierüber betrogen worden, und ich freue mich, hinzufügen zu können, dass meine Nichte, nachdem seine Schulden bezahlt sind, immer noch eine kleine Summe Geldes von ihrem Vermögen übrig behalten wird. Wenn Sie, wie ich voraussetze, mich beauftragen, dieses Geschäft in Ihrem Namen abzuschließen, werde ich augenblicklich Anstalten treffen, eine passende Einrichtung für die jungen Leute zu besorgen. Ihre Zurückkunft nach London ist durchaus nicht erforderlich, weshalb ich Sie bitte, ruhig in Longbourn zu bleiben und meiner Einsicht zu vertrauen. Senden Sie mir gleich Antwort zurück und tragen Sie Sorge, dass sie klar und bündig ist. Wir haben es für das Beste erkannt, dass Lydia aus unserem Haus den wichtigen Gang in die Kirche antritt, was Sie hoffentlich billigen werden. Sie kommt heute zu uns. Sobald alles ins Reine gebracht ist, schreibe ich wieder. Ihr getreuer Freund und Schwager, Edward Gardiner. »Ist es möglich?« rief Elizabeth, nachdem sie geendet. »Ist es wirklich wahr, dass er sie heiraten will?« »Wickham ist nicht so schlecht, als wir ihn gehalten haben«, sagte Jane. »Liebster Vater, ich gratuliere Ihnen.« »Haben Sie den Brief beantwortet?« fragte Elizabeth. »Nein, aber es muss bald geschehen.« »O liebster Vater«, rief sie, »tun Sie es gleich. Bedenken Sie, wie wichtig jeder Augenblick in einem solchen Fall ist.« »Lassen Sie mich für Sie schreiben, wenn Sie es nicht gern selbst tun«, sagte Jane. »Ich tue es nicht gern, aber es muss sein.« »Und darf ich fragen, ob Sie gesonnen sind, die Bedingungen einzugehen?« fragte Elizabeth. »Ob ich sie eingehen will? Ich schäme mich nur, dass er so wenig verlangt hat. Zwei Dinge wünschte ich zu wissen. Erstlich, wie viel Geld dein Onkel gebraucht hat, die Sache so weit zu bringen, und wie ich jemals imstande sein werde, ihm diese Summe zurückzugeben.« »Geld? Der Onkel?« rief Jane erstaunt. »Wie verstehen Sie das, lieber Vater?« »Ich bin der Meinung, dass kein Mann, der nur einigen Verstand hat, sich dazu entschließen wird, Lydia mit einer so geringen Mitgift als 100 Pfund jährlich, solange ich lebe, und 50, nachdem ich gestorben bin, zu heiraten.« »Das ist sehr richtig«, bemerkte Elizabeth, »obgleich ich nicht früher daran gedacht habe. Seine Schulden bezahlt und noch etwas übrig. Ja, der Onkel hat sicher hierbei das Beste getan. Edler Mann. Ich fürchte, er wird sich selbst dadurch ruinieren. Eine kleine Summe ist gewiss nicht hinreichend gewesen.« »Nein«, erwiderte der Vater, »Wickham wäre ein Tor, wenn er sie mit weniger als 10.000 Pfund nähme. Es sollte mir leid tun, gleich zum Anfang unserer Verwandtschaft so gering von ihm denken zu müssen.« 10.000 Pfund! Gott verhüte es! Wie wäre es möglich, auch nur die Hälfte dieser Summe zurückzuzahlen?« Bennet schwieg und setzte sich zum Schreiben nieder. Die Mädchen verließen ihn. »So dürfen wir wenigstens hoffen, sie bald verheiratet zu sehen«, sagte Elizabeth, als sie mit ihrer Schwester wieder allein war. »Wunderbar! Und dafür müssen wir dankbar sein und uns freuen, dass es so weit gekommen ist. Oh, Lydia, Lydia!« »Ich tröste mich mit dem Gedanken«, sagte Jane, »dass er Lydia gewiss nicht heiraten würde, wenn er sie nicht wirklich liebte. Und obgleich ich gern glauben will, dass unser guter Onkel etwas für ihn getan hat, so kann ich doch die Möglichkeit einer solchen Summe wie 10.000 Pfund nicht fassen. Er hat ja selbst Kinder und ist gewiss nicht imstande, auch nur die Hälfte zu entbehren. Wenn wir erfahren können, wie hoch sich Wickhams Schulden belaufen«, sagte Elizabeth, »und wie viel unserer Schwester von seiner Seite ausgesetzt worden ist, können wir leicht berechnen, was Gardiner für sie getan hat, da Wickham nicht einen Schilling eigenes Vermögen besitzt. Die Güte unserer Verwandten ist nicht zu vergelten. Dass sie Lydia in ihr Haus und unter ihren besonderen Schutz genommen haben, ist ein Opfer, welches jahrelanger Dankbarkeit erfordert. Jetzt wird sie schon bei ihnen sein. Wenn solche Güte sie nicht beschämt und rührt, verdient sie nicht, glücklich zu werden. Mit welchen Empfindungen wird sie der Tante zuerst unter die Augen treten? Wir müssen von beiden Seiten zu vergessen suchen, was vorgefallen ist, sagte Jane. Ich hoffe, sie wird glücklich werden. Seine Bereitwilligkeit, sie zu heiraten, ist ein Beweis, dass er auf den rechten Weg zurückgekehrt ist. Gegenseitige Neigung wird beide Teile bessern, und so schmeichle ich mir, dass sie sich so vernünftig betragen werden, dass man ihre frühere Unvorsichtigkeit mit der Zeit vergessen kann. Ihr beiderseitiges Betragen war von einer Art, entgegnete Elizabeth, dass es weder von dir noch von mir noch von irgendjemand vergessen werden kann. Es ist unnütz, darüber zu reden.« Da es den Schwestern erst jetzt einfiel, dass ihre Mutter von dem Vorgefallenen noch nicht unterrichtet war, eilten sie zu ihr hinauf und fanden Mary und Kitty bei ihr. Nach einer kurzen Vorbereitung auf gute Nachrichten las Jane den Brief vor. Mrs. Bennet konnte ihre Freude über Lydias baldige Verheiratung nicht mäßigen. Sie geriet nun vor Entzücken in denselben unruhigen, aufgeregten Zustand, worin sie erst kürzlich vor Trauer und Wehmut gewesen. Der Gedanke, ihre Tochter nächstens verheiratet zu wissen, war hinreichend, sie zu beseligen. Weder Furcht vor ihrem Glück noch die Rückerinnerung an ihre schimpfliche Flucht störten ihren Genuss. »Meine liebe, teure Lydia«, rief sie, »ich werde sie bald wiedersehen. Und verheiratet, mit 16 Jahren verheiratet. Guter, lieber Bruder, ich wusste, dass er so handeln würde. Wie verlangt es mich, mein Kind wiederzusehen und den lieben Wickham dazu. Aber die Kleider, die Hochzeitskleider, ich will sogleich deshalb an meine Schwägerin schreiben. Lizzie, geh doch auf der Stelle einmal zu deinem Vater und frage ihn, wie viel er ihr dazugeben will. Doch warte, ich werde selbst gehen. Kitty, klingle, ich muss mich sogleich anziehen. Liebste, liebste Lydia, wie vergnügt wollen wir bei unserem nächsten Zusammentreffen sein!« Jane suchte den Ausbruch ihrer Freude durch die Bemerkung zu dämpfen, dass sie dieses Glück hauptsächlich der Güte ihres Bruders zu danken habe. »Ja, freilich«, entgegnete Mrs. Bennet, »wer hätte sonst etwas für sie tun können als ihr Onkel? Aber ihm kam es auch zu, denn wenn er keine Familie hätte, erbten wir doch sein ganzes Vermögen. Und was hat er bis jetzt für uns getan? Wie glücklich bin ich! Nur noch wenige Tage und ich kann von meiner verheirateten Tochter sprechen. Mrs. Wickham klingt sehr hübsch.« Sie ging mit der größten Weitläufigkeit auf alle Einzelheiten über und würde eine sehr reichliche Aussteuer angeordnet haben, wenn Jane sie nicht gebeten hätte, damit zu warten, bis der Vater darüber in Rat genommen worden wäre. »Ich will selbst nach Meryton gehen und meiner Schwester Phillips diese guten Nachrichten mitteilen. Und auf dem Rückweg werde ich bei Lady Lucas und Mrs. Long vorsprechen. Kitty, bestelle mir schnell den Wagen. Eine Spazierfahrt wird mir sehr heilsam sein.«